Zunächst auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Und ich freue mich, dass Sie dem doch recht trockenen Thema, dem militärpolitischen, militärwissenschaftlichen Thema, so interessiert verfolgen werden. Auch wenn General AD der Bundeswehr Reichardt schreibt, das Buch, dessen Verfasser ich bin, liest sich wie ein Krimi, muss ich dann noch sagen, es ist und bleibt halt ein trockenes militärwissenschaftliches Thema. Da ich vor Ihnen das erste Mal spreche, möchte ich mich zunächst vorstellen. Mein Name ist also Schwipper. Ich bin Jahrgang 1941, Dezember 41, also noch ein Reichsbürger, wenn Sie so wollen. Ich habe 30 Jahre als Berufssoldat der Nationalen Volksarmee gedient, begonnen als Soldat im Freiwilligendienst, später Gruppenführer, Zugführer, Kompaniechef, Abteilungskommandeur, Regimentskommandeur, 3 Jahre Stabschef einer Division und 5 Jahre Kommandeur der 3. Luftverteidigungsdivision der Nationalen Volksarmee in Neubrandenburg. Meine wissenschaftliche Ausbildung genoss ich beginnend in Potsdam-Geltow, Ihnen sicherlich bekannt, heute verantwortlich für die Auslandseinsätze der Bundeswehr, ganz früher der Sitz der Luftwaffe von Hermann Göring. Entsprechend war auch die Ausbildung dort. Wir wurden im Prinzip erzogen und gebildet wie Kadetten, obwohl wir Offiziersschüler waren. Ich möchte nur mal erläutern, es gab für uns 3 Fortbewegungsarten im Objekt. Entweder den Laufschritt, den Exerzierschritt oder den Marsch mit Gesang. Da wir alle nicht singen konnten, sind wir nur im Laufschritt durch das Objekt gejagt. Und wenn ein Vorgesetzter, ein Offizier entgegenkam, musste man natürlich den Exerzierschritt verfallen und mit Grußerweisung vorbeimarschieren. Wir hatten auch einen Hauptfeldwebel. Das war so ein ganz dicker, der noch von der Reichswehr stammte, die Mutter der Kompanie, mit dem sich sehr lustige Geschichten verbinden. Dieser Hauptfeldwebel war verantwortlich für die Einweisung der Unteroffiziere vom Dienst. Und es gibt da folgende Anekdote, die ich selbst erlebt habe. Es kam immer Post von Freunden und so weiter, manchmal ohne Absender. Und er wurde dann sehr böse und sagte dem UVD, wenn wieder ein Brief ohne Absender kommt, schicken Sie ihn zurück. Natürlich war uns sofort klar, das geht ja nicht. Wir haben ihn dann gefragt, Genosse Hauptfeldwebel, wie soll man das denn machen? Ganz einfach, sagt er, schreiben Sie drauf zurück. Natürlich war Abitur Voraussetzung, das vergaß ich zu erwähnen. Ich bin dann in späteren Jahren zur Militärakademie Friedrich Engels delegiert worden, habe dort ein 3-jähriges Studium als Militärwissenschaftler absolviert und mit einem Sonderdiplom abgeschlossen, das mir der Minister überreicht hat. Nach weiterem Truppendienst kam die Delegierung zur Akademie des Generalstabes der Sowjetarmee in Moskau. Das ist die höchste militärische Bildungseinrichtung der Staaten des Warschauer Vertrages gewesen. Und konnte im Jahre 1977 eine Promotion an der Militärakademie Friedrich Engels abschließen, gleichfalls zu einem militärwissenschaftlichen Thema. Ich bin also, wenn Sie so wollen, und weil mir die Frage mehrfach gestellt wurde, ich bin kein Historiker, ich habe auch kein Geschichtsstudium absolviert, sondern ich bin Militärwissenschaftler. Und wenn Sie das Buch lesen, ist es hier dargestellt, werden Sie auch feststellen, dass es vor allem einen militärwissenschaftlichen Inhalt hat. Das ging angesichts der vielen russischen Dokumente auch gar nicht anders zu machen. Persönlich, ich bin seit 53 Jahren verheiratet mit einer und derselben Frau. Danke. Das passiert ja nicht mehr oft. Habe einen Sohn und 2 Enkel. Damit komme ich zu meinem Thema. Also es geht um Deutschland im Visier Stalins. Diesem Thema habe ich mich deshalb gewidmet, weil bis heute strittig ist, ist es ein rassenideologischer Vernichtungskrieg gewesen? Ist es ein Überfall auf die Sowjetunion gewesen? Oder ist es der große Vaterländische Krieg gewesen? Ich muss sagen, ich selbst kenne alle diese Begriffe, denn sie geistern durch unsere Geschichtsbücher, seit ich begonnen habe zu lesen. Und das ist heute noch so. Und es ist ein Streit zwischen den Historikern bis heute. Nach Auswertung von ca. 3500 russischen Dokumenten, Aufklärungsinformationen und vielen anderen Dokumenten bin ich zu der Auffassung gelangt, insbesondere nach einem Vergleich mit den Aufmarschzeiten und Aufmarschzahlen der Wehrmacht, dass es sich um einen Präventivkrieg der Wehrmacht gehandelt hat. Die Rote Armee agierte, die Wehrmacht reagierte. Ich versuche das im Verlauf meines Vortrages zu beweisen. Kaum bekannt und nicht im Mittelpunkt der Untersuchung der deutschen Historiker stehend ist die Tatsache, dass die Rote Armee im Sommer 1940 für einen Angriff auf Ostpreußen bereitgestellt wurde. Aber bereits im Aufruf an die Soldaten der Ostfront vom 22. Juni 1941 ist folgender Text erschienen, der dort dargestellt ist. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, ich lese es einfach mal vor. Während aber Deutschland im Frühjahr 1940 seine Streitkräfte im Sinne des sogenannten Freundschaftspaktes weit von der Ostsee zurückzog, ja diese Gebiete zum großen Teil überhaupt von deutschen Truppen entlöste, begann bereits zu dieser Zeit der Aufmarsch russischer Kräfte in einem Ausmaß, der nur als eine bewusste Bedrohung Deutschlands aufgefasst werden konnte. Das heißt, bereits im Juni 1940 wurde die Bedrohung aus dem Osten öffentlich gemacht. Ich werde das im Verlauf meines Vortrages beweisen, dass diese Bedrohung existierte, weil man immer wieder sagt, der Aufmarsch diente dazu, einem vielleicht 1923 in einem Gefängnis festgelegten Vorsatz, den Marsch Richtung Osten durchzuführen, weil das nicht stimmte. Im Ergebnis der Rückeroberung West-Weißrusslands und der West-Ukraine durch die UdSSR, des gegen Finnland geführten sogenannten Winterkrieges, des gewaltsamen Anschlusses der baltischen Staaten Bessarabiens und der nördlichen Bukowina, wurde der geplante westliche Kriegsschauplatz der UdSSR neu konfiguriert. Die Rote Armee schuf durch die Besetzung Litauens eine unmittelbare Konfrontationslinie mit Ostpreußen und begann ihren Aufmarsch. Als Begründung für diesen Aufmarsch nannte der Volkskommissar für Verteidigung Timoschenko die sich jäh verändernde Situation im Westen. Es entsteht nun die Frage, worin mag die sich, ich zitiere wieder, jäh verändernde Situation im Westen bestanden haben, die Timoschenko erwähnt und die offensichtlich den Anlass geliefert haben soll, einen solchen gewaltigen Aufmarsch zu beginnen. Ich komme also nicht umhin, kurz die Entwicklung der militärpolitischen Situation im Sommer 1940 zu betrachten. Denn der Gedanke, diesen deutsch-russischen Krieg zu führen und den Angriff auf die Sowjetunion durchzuführen, dieser Gedanke entstand aufgrund dieser Situation, die sich im Jahre 1940 entwickelte. Das heißt, wenn wir historisch denken, ist nicht das Jahr 1941 für unsere Untersuchung das Interessanteste, sondern das Jahr 1940. Als der Entschluss gefasst wurde, am 18. Dezember die Weisung Nummer 21 Plan Barbarossa zu unterschreiben. Zu diesem kurzen geschichtlichen Abriss. Die Position Deutschlands in Europa wurde im ersten Halbjahr 1940 ungemein gestärkt. Insbesondere die erfolgreich verlaufende Besetzung Dänemarks und Norwegens und der überraschend schnelle Sieg im Westfeldzug über Frankreich hatten das Kräfteverhältnis entscheidend zugunsten Deutschlands verändert. Deutschland war nun die stärkste Militärmacht in Europa. Aber die Kräfte waren weiträumig verteilt. Ich sage das weiträumig verteilt deshalb, weil es eine Lehre Lenins gibt, die besagt, dass man dann zuschlagen muss, wenn die Kräfte verzettelt sind. Am 10. Juni 40 trat Italien in den Krieg ein, trug diesen in den nord- und ostafrikanischen Raum und damit an die großen Verbindungslinien des Britischen Reiches. Auf den militärischen Ablauf des Westfeldzuges hatte dieser Kriegseintritt Italiens allerdings keinen Einfluss mehr. Rumänien schwenkte Ende Mai unter dem Eindruck der deutschen Siege im Westen nach Unterzeichnung des Öl- und Waffenpaktes vom 27. Mai 40 auf die deutsche Seite um, obwohl es sich bisher neutral betrachtete und eher Sympathien für die Alliierten empfand. Hitler war unmittelbar nach dem Frankreich-Feldzug offensichtlich der Meinung, der Krieg sei bereits gewonnen und Großbritannien nun zu einer Verständigung bereit. Entsprechende und bedauerlicherweise in der Geschichtsschreibung leicht übersehene oder oft übersehene Signale, dass Hitler Frieden schließen wollte, findet man in einer ganzen Reihe von Dokumenten. Bereits am 28. Mai 40 besprach Hitler mit von Brauchitsch die künftige Friedensgliederung des deutschen Heeres sowie die Umstellung der Rüstung auf die Schwerpunkte Luftrüstung und Seekriegsrüstung. Sowie schnelle Truppen beweist damit, dass ein weiterer Landkrieg nicht in Aussicht genommen wurde. Die Rückführung der Wehrmacht und der Beginn der Demobilisierung von Truppen wurde vorgesehen. 35 Divisionen sollten demobilisiert werden. Leider wurden die deutschen Bemühungen, insbesondere in der Rede Hitlers vom 19. Juli 40, sich England zu nähern, abgewiesen. Obwohl die englische Flotte und Luftwaffe noch einsatzbereit waren, das Heer nach der Evakuierung von Dünkirchen wieder im Aufbau begriffen, verschlechterte sich aber die strategische Lage Englands zusehends. Der operative Luft- und Seekrieg gegen England wurde nach der Kapitulation Frankreichs zunächst weitergeführt. Die englischen Verluste an Handelstonnage verdoppelten sich und erreichten im Juni 1940 mit 485.000 versenkten Bruttoregistertonnen. Das ist ein Drittel der am Vorabend des Beginnes des Krieges vorhandenen Handelstonnage Englands, ihren Höhepunkt. England, dessen gesamte Wirtschaft von der Einfuhr abhing, war in höchster Gefahr. Dennoch war England bedingungslos bereit, offensichtlich auf Betreiben Churchills, den Kampf fortzusetzen und dabei jeden möglichen Partner gegen Deutschland zu akzeptieren, vor allem die USA und die Sowjetunion. Mit dem Ziel, mit der Sowjetunion ins Gespräch zu kommen, wurde Sir Stafford Cripps am 25. Juni 40 mit einem Brief Churchills nach Moskau gesandt und am 1. Juli 40 von Stalin empfangen. Inzwischen war auch Hitler klar geworden, dass Großbritannien nicht daran dachte, sich geschlagen zu geben. Und die militärischen Planungen für eine Landung in England waren angelaufen. Die Weisung Nummer 16, Seelöwe, wurde am 16. Juli 40 unterschrieben. Am 31. Juli in einem Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der Marine Räder, Beratung auf dem Berghof, wurde der Termin für die geplante Landung auf den 15. August 40 als frühester Termin festgelegt und am 1. August 40 mit dem Ziel der Schaffung der Voraussetzungen für Seelöwe mit Weisung Nummer 17 der verschärfte Luft- und Seekrieg zur Vorbereitung der Landung auf den britischen Inseln befohlen. Im Rahmen einer sogenannten peripheren Strategie sollten außerdem die britischen Außenposten im Mittelmeer durch Wegnahme seiner Zugänge im Osten und im Westen geschwächt und Ziele wie Gibraltar, Suezkanal, Nordafrika und arabische Länder ins Auge gefasst werden. Am 12. August ordnete Hitler dann an, etwa eine Panzerbrigade für den Einsatz in Nordafrika bereitzuhalten. Während die USA noch am 5. Juni 40 aufgrund innenpolitischer Probleme und noch nicht abgeschlossener Rüstungen ihre Neutralität erklärten, verblieb England als einzig ernsthafter Gegner. Die britische Regierung versuchte, die USA so schnell wie möglich in ihre militärischen Operationen einzubeziehen und bereits im Juni 1940 lieferten die USA beträchtliche Mengen an Waffen an Großbritannien. Im Juli 40 legte der US-Präsident dem Kongress allerdings ein Militärprogramm vor, das die Aufstellung einer Armee von 2 Millionen Mann, den Bau von 19.000 Flugzeugen, Forcierung des Kriegsschiffsbaus und so weiter vorsah. Am 23. Juli begannen die englisch-amerikanischen Verhandlungen. Ich sage das deshalb, weil hier jeder spürt, und das hat auch Stalin gemerkt, die Schlinge um Deutschland zog sich immer enger zu. Die UdSSR nutzte die Gelegenheit der Bindung Deutschlands im Westen, den Operationsraum in Richtung West zu erweitern. Unter Bruch der im Oktober 1939 mit den baltischen Ländern abgeschlossenen Beistandspakte, die der UdSSR bereits weitgehende Rechte in diesen Ländern gesichert hatten, erfolgte nach Beendigung des sogenannten Winterkrieges, also noch während des Frankreichfeldzuges, der Einmarsch sowjetischer Truppen, die baltischen Republiken. Im Zeitraum vom 28. bis 30. Juni 1940 erzwang die UdSSR nach einem kurzen Ultimatum die Abtretung Bessarabiens und der Nordbukowina besetzte diese, obwohl die letztere, die Nordbukowina, laut dem Nichtangriffsvertrag nicht in den sowjetischen Interessenbereich fiel. Es bildete sich also die in der folgenden Skizze dargestellte Erweiterung der Konfiguration des westlichen Kriegsschauplatzes der UdSSR. Sie sehen das hier. Sie sehen, dass es der UdSSR gelungen ist, ein Vorfeld zu schaffen in einer Tiefe von 250 bis 300 Kilometer. Außerordentlich günstige strategische Voraussetzungen für einen Angriff nach Westen zu schaffen. Wenn auch durch den Winterkrieg, Sie sehen im Norden im Norden Finnlands, die Ziele der Roten Armee nicht vollständig erreicht wurden. Deshalb hat man ja auch diesen Fortsetzungskrieg konzipiert. Durch diese expansive Außenpolitik gelang es der UdSSR, seit dem Polenfeldzug ein Gebiet von 457.000 Quadratkilometer mit einer Bevölkerung von 21 Millionen einzunehmen. Wie entwickelte sich die Bedrohungssituation im Osten weiter? Glaubt man der gegenwärtig vorherrschenden Auslegung zur Zeitgeschichte, so gab es für Deutschland im Sommer 1940 trotz dieser Okkupation, die ja jeder spürte, insbesondere die Militärs, aber auch der deutsche Bürger, keinerlei sich entwickelnde Bedrohung aus dem Osten. Und in der Tat, bei flüchtiger Betrachtung aller uns vorliegenden Quellen scheinen die Angaben über die Entwicklung einer bedrohlichen Situation im Osten spärlich zu sein. Aber sie sind vorhanden. Ich möchte hier einige Konfrontationspunkte nennen. Das sind die Aktivitäten der Nordmeerflotte der Sowjetunion und der Stützpunktausbau im Bereich des Nordmeeres im Juni, Juli 1940. Niemand kann mir erklären, dass die Stationierung von 11 Fregatten und über 20 U-Booten im Nordmeer für eine eventuelle Küstenvorfeldverteidigung der UdSSR im Norden in Richtung des Eismeeres erforderlich war. Es deutet sich alles darauf hin, dass diese Kräfte für eine Hochseekriegsführung vorbereitet wurden. Die ständigen, der Regel erpresserischen Forderungen an Finnland, zum Beispiel Hangö, Aalandinseln, nach dem Winterkrieg bis zur Planung des bereits erwähnten neuen Angriffskrieges, des sogenannten Fortsetzungskrieges, damit die Bedrohung von Petsamo sowie die Konzentration von Truppen des Leningrader Militärbezirks in der Nordwestrichtung und nur von Teilen in der Nordrichtung. Die Erpressung von militärischen Stützpunkten und Basen in den baltischen Staaten, einschließlich in Litauen bereits im Herbst 1939, zur Kontrolle des östlichen Teils der Ostsee und die nachfolgende Durchführung des baltischen Feldzuges der Roten Armee. Da die deutschen Resttruppen im Osten, man muss sie als Resttruppen bezeichnen, ich gehe noch darauf ein, bereits im Juni 1940 zwang, Mobilmachungsmaßnahmen in Ostpreußen durchzuführen, die Garnison Königsberg in Gefechtsbereitschaft zu versetzen, sowie die vorhandenen schwachen Kontingente in Kompanie- und Bataillonsstärke an die deutsch-litauische Grenze zu verlegen. Des Weiteren die Einverleibung und militärische Besetzung Bessarabiens Ende Juni 1940 und die sich daraus ergebende Bedrohung des Erdölgebietes in Plösti und der Donauausgänge. Die militärische Besetzung der Nordbukowina mit dem Ziel des Erwerbs der strategisch wichtigen Eisenbahnlinie Lwów-Czernowce. Der Interessenkonflikt von Rumänien und der Sowjetunion hinsichtlich der Kontrolle des Unterlaufs der Donau und der Donauausgänge die für Deutschland existenzielle Bedeutung für die Öltransporte haben. Und eine ganze Reihe weiterer Konfrontationspunkte, ich will sie nicht alle aufzählen, ich habe sie aber in meiner Studie festgehalten, die im Sommer 1940 auf die Entwicklung einer außerordentlich bedrohlichen Situation im Osten hindeuten. Aber wie sah es auf deutscher Seite aus? Laut etablierter Geschichtsschreibung begann ja der Aufmarsch im Sommer 1940 noch vor dem der Roten Armee. Das stimmt aber gar nicht. Während der Durchführung der Operation der Wehrmacht in Nordeuropa, Dänemark und Norwegen sowie des Frankreich-Feldzuges waren zur Sicherung der Ostgrenze in Preußen und im Generalgouvernement vorrangig Ersatztruppenteile, Jägerbataillone, Landesschützen ohne Kampferfahrung, mit nicht vollständiger personeller Auffüllung, im Wesentlichen ohne schwere Waffen aufgrund fehlender Motorisierung, kaum manövrierfähig, nicht frontdienstverwendungsfähig, sondern nur für Besatzungs- und Bewachungsaufgaben geeignet eingesetzt. Am 9. Juni 1940 waren nur noch eine Infanteriedivision und 6 Landesschützendivisionen eingesetzt. Bombenfliegerkräfte im Osten 0, Panzerverbände im Osten 0. Ich weiß das deshalb genau, weil mein Vater mit dabei war, als Landesschütze. Wie die folgende Tabelle 1.3 belegt, das ist eine von Müller-Hillebrand aus seinem Grundsatzwerk über die Wehrmacht, befanden sich am 21. Juli 1940, also nach dem Austausch der Divisionen. Die Landesschützendivisionen wurden zurückgezogen und aus dem Krieg in Frankreich zurückgezogene Divisionen wurden im Osten eingesetzt, befanden sich im Osten insgesamt 15 Divisionen der Wehrmacht. Sie sehen das hier, 15 Infanteriedivisionen. Auf der Grundlage eines solchen Bestandes an Truppen der Wehrmacht im Osten im Juli, August 1940 ist die Konstruktion einer militärischen Bedrohung der Sowjetunion durch die Wehrmacht, wie sie auch heute noch von etablierten Historikern vertreten wird, nicht möglich, nicht glaubhaft. Aber das war der Zustand im Vorfeld der Entscheidung Stalins zum Beginn des Aufmarsches vom 4. Juli 1940. Ich gehe auch darauf noch ein. Das heißt, Stalin kann eine präventive Zielstellung für seinen Beginn des Aufmarsches mit 102 Divisionen in den westlichen Grenzmilitär bezogen. Auch das will ich noch belegen. Nicht glaubhaft machen. Wir hatten 15 dort. Selbst der Schriftsteller Suvorov, Sie kennen ihn sicherlich alle, von einem Journalisten danach befragt, erklärte, ja, das war ein gefährlicher Moment. In der Tat. Der Aufmarsch beginnt. In dieser hier geschilderten militärpolitischen Situation begann der Aufmarsch der Roten Armee. Am 4. Juli 40, vergleichen Sie die Daten, es konzentriert sich alles auf den Juni, Juli, August 1940. Unterbreitete der Volkskommissar für Verteidigung Timoschenko seine Vorschläge, gerichtet an Stalin und Molotow, die er als zusätzliche Maßnahmen, wörtliche Übersetzung, zusätzliche Maßnahmen zur Verstärkung der westlichen Militärbezirke und zur allgemeinen Verstärkung der bewaffneten Kräfte der UdSSR bezeichnete, die offensichtlich auch sofort durch Stalin und Molotow bestätigt wurden, denn am 6. Juli, 2 Tage später, wurden die Direktiven zum Beginn des Aufmarsches der Truppen vorgelegt. Diese Entscheidung zum Beginn des Aufmarsches der Roten Armee vom 4. Juli wurde durch Stalin somit seinem Zeitpunkt größter Verteidigungsschwäche der Wehrmacht im Osten getroffen. Das heißt, na gut, wir hatten inzwischen schon wieder 15 Divisionen dort, nicht 7. Eine Gegenüberstellung der Handlungen der Wehrmacht und der Roten Armee im Sommer 1940 zeigt diese Darstellung. Aber ich möchte es mal kurz aufzählen. Die Anzahl der Divisionen der Wehrmacht 15, die der Roten Armee in den Grenzmilitärbezirken 102. Davon Motschützen, Wehrmacht keine, Rote Armee 7. Davon Panzerdivisionen, Wehrmacht keine, Rote Armee 14. Kampfwehr dieser Divisionen, bei uns Landesschützendivisionen und. Oder dann abgekämpfte Einheiten aus dem Frankreich-Feldzug mit mangelhafter personeller Auffüllung und so weiter. 50% der aufmarschierten Divisionen der Roten Armee mit Kriegserfahrung aus dem Finnlandfeldzug. Wenn also Gorodetzki schreibt, die Demobilisierung der Kräfte, die am Finnlandkrieg teilnahmen, ist von größter historischer Bedeutung, da damit deutlich wird, dass es keinen Masterplan zum Überfall auf Deutschland gab, so irrt er sich, denn es wurden nur wenige Kräfte entlassen und die, die man behalten hat, deren Aufenthalt in der Roten Armee, ihr Pflichtdienst, wurde verlängert. Außerdem gab es eine Teilmobilmachung von 766.000 Leuten, auf die ich aber noch eingehe. Aber es gibt auch andere Indizien, wo die Rote Armee vorgelegt hat und wir nachgezogen. Zum Beispiel erste bekannt gewordene Weisungen, Direktiven zum Ausbau der Infrastruktur. Man sagt immer der Aufbau Ost, ja, wir haben dort die Infrastruktur geschaffen, also die Wehrmacht und so weiter. Die Richtlinie des OKW Aufbau Ost ist vom 7. August 1940. Die Zuweisung der finanziellen Mittel, leider das erste Dokument, das ich ausfindig machen konnte, ist vom 9. März 1940. Ist also gute 4 Monate vor der Richtlinie Aufbau Ost erlassen. Das Datum der Weisung zur Verstärkung der Kräfte an der Grenze, also zum Aufmarsch, Verstärkung der Sicherungsorgane im Osten. Schade, wir haben es schon weggenommen. Verstärkung auf 30 Divisionen im Osten ist vom 6. September 1940. Die Bestätigung des Aufmarsches durch Stalin vom 4. Juli 1940. Ja, selbst die Sicherung der Nordflanke, überlegen Sie sich, wenn es auch nicht der Sicherung der Nordflanke diente, wir haben den Krieg gegen Norwegen zur Sicherung vor England im April, Mai 1940 durchgeführt. Der Krieg der UdSSR gegen Finnland, der Winterkrieg, im November 1939. Also gutes Halbjahr vor den Deutschen. Die Sicherung der Südflanke. Der Einsatz einer Militärmission in Rumänien erfolgte im August 1940. Das waren aber Ausbildung in eine verstärkte Motschützendivision, Ausbildungskräfte. Es wurden Bewaffnete auf den Öltransportschiffen eingesetzt und. Also so wenige Sicherungsaufgaben. Die Sicherung der Südflanke durch die Sowjetunion erfolgte vom 28. bis 30. Juni 1940 durch den Bessarabienfeldzug. Wenn ich Bessarabienfeldzug sage, will ich nicht den Charakter dieser Maßnahme entstellen, sondern beziehe mich auf die Formulierung der sowjetischen Generalität, die diese Handlungen als Feldzug bezeichnet haben. Bis hin zum Beginn des Aufmarsches der Wehrmacht, der nach allen offiziellen Dokumenten im Februar 1941 begann, während der Aufmarsch der Roten Armee am 6. Juli 1940 begann. Die Rote Armee agierte, die Wehrmacht reagierte. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass das gewaltige durch die Westverschiebung geschaffene Kräfteverhältnis von 102 Divisionen der Roten Armee gegen 15 Divisionen der Wehrmacht im August 1940 eine außerordentlich gefährliche Situation geschaffen hatte. Und der Roten Armee im Kampf um Ostpreußen, wie es der Operationsplanentwurf, auf den ich gleich eingehen werde, ja auch vorsah, geschaffen hätte. Die der Roten Armee im Operationsplanentwurf vom August 1940 gestellte begrenzte operative Aufgabe, die schwachen deutschen Truppen in Ostpreußen zu zerschlagen, den Raum Warschau zu erobern und auch deutsche Sicherungskräfte im Raum Iwangorod-Lublin zu zerschlagen, wäre sicherlich angesichts von 15 Divisionen im Vergleich zu 100 Divisionen der Roten Armee erfüllbar gewesen. Betrachten wir im Weiteren die Beweise für diese gegen Ostpreußen geplanten Handlungen. Wir kommen zum Operationsplan. Um Ihnen das Verständnis des Operationsplanes des Generalstabes der Roten Armee zu erläutern, soll hier das Kernstück jeder operativen Planung. Ja, sehr schön. Die strategische Idee der Handlungen im Operationsplan wiedergegeben werden und dessen grafische Darstellung erfolgen. Sie sehen hier die Planung, die auf der Grundlage, die Skizze habe ich selbst gezeichnet, aber die Bezeichnung der Armeen, die Stoßrichtung der Armeen und so weiter, ist dem russischen Operationsplan entnommen. Ich muss gleich sagen, der Plan wurde nicht bestätigt. Ich begründe das dann auch noch. Aber er existierte erstmal, der Aufmarsch der Roten Armee erfolgte auf der Grundlage dieses Planes. Sie sehen, dass der Plan, dass die Angriffspfeile Richtung Ostpreußen zielen, Ostpreußen eingenommen werden sollte und die schwachen deutschen Kräfte dort zerschlagen werden sollten. Natürlich war auch im Raum Lubmin dort unten ein kleiner Schlag geplant. Der Operationsplan vom 19. August 1940 legte die folgende Hauptaufgabe für die Fronten fest. Die Hauptaufgabe unserer Truppen, wörtliche Übersetzung, wird es sein, den sich in Ostpreußen und im Raum Warschau konzentrierenden deutschen Kräften eine Niederlage zuzufügen, sowie mit einem Nebenschlag des Gegners, der Gruppierung des Gegners im Raum Iwangorod, Lublin, Tomaschew, Sandomir eine Niederlage beizubringen. Beurteilen wir kurz diesen Operationsplan. Dieser Operationsplan, Sie glauben es nicht, begann unter Leitung von Schaposchnikow bereits Mitte April 1940. Also zu einem Zeitpunkt, wo der Schlag der Wehrmacht im Westen noch gar nicht begonnen hatte. Er wurde unter Beachtung der vorgeschobenen Westgrenze der UdSSR gemeinsam mit der Planung des Aufmarsches in der letzten Dekade Juni präzisiert und im Juli fertiggestellt, sowie nachfolgend durch den Volkskommissar für Verteidigung und Chef des Generalstabes an Stalin Molotow gemeldet. Dieser Operationsplanentwurf ist der erste bekannt gewordene gegen Deutschland gerichtete Plan für einen auf Ostpreußen begrenzten Feldzug. Mit der strategischen Zielstellung, den deutschen Truppen vorrangig in Ostpreußen eine Niederlage zuzufügen und dem endgültigen Ziel Ostpreußen zu erobern. Ich persönlich gehe davon aus, dass Stalin zu diesem Zeitpunkt kräftemäßig noch nicht in der Lage war, das Deutsche Reich anzugreifen, aber ein Faustpfand erobern wollte, um nachfolgend von Deutschland erpresserisch gegen Deutschland vorzugehen, Verhandlungen zu erzwingen. Das findet man auch durch Formulierungen diesen Plan, in denen der Generalstab üblicherweise schreibt, die deutschen Truppen sind zu vernichten. Und hier schreiben sie in diesem ersten Plan, den deutschen Truppen ist eine Niederlage zuzufügen. Das ist eine kleine andere Nuance. Der Operationsplan sah einen asymmetrischen Kräfteeinsatz der Roten Armee vor, während in den Hauptrichtungen Nordwest und West die Konzentration von 5 Armeen inklusive der 13. Armee des Moskauer Militärbezirks vorgezogen wurden und 94 Fliegergeschwader zur Eroberung Ostpreußens geplant waren, sollte die links flankierende Armee der Westfront, Sie sehen das dort, die 4. Armee, gemeinsam mit einer Armee, der 6. wohl, der Südwestfront, die Einkreisung der Kräfte im Raum Lublin vornehmen. Durch aktive Verteidigung sollten alle anderen Fronten in Form von defensiver Handlungen auftreten. So in der westlichen Ukraine gegenüber Bessarabien und Bessarabiens entlang der Karpaten und die Nordfront, vor allem Leningrad, sowie die Eisenbahnen nach Murmansk sichern. Und natürlich die volle Herrschaft im finnischen Meerbusen gewährleisten. Es handelt sich um einen reinen Offensivplan. Der Schlag der Roten Armee sollte bereits auf die sich konzentrierenden Kräfte geführt werden. Ich sage das jetzt mal, ist das einzige russische Wort, was ich verwenden will. In den Dokumenten steht Posreddo Dochivayo Schimsia, Nemetsky Moskau. Auf die sich konzentrierenden deutschen Kräfte. Jeder, der das richtig versteht, erfährt, die Kräfte sind noch gar nicht konzentriert. Wenn Sie jetzt aber die deutsche Übersetzung dieses Operativplanes lesen, da wurde ja teilweise übersetzt und veröffentlicht, zum Beispiel durch Besimensky, dann werden Sie finden, auf die in Ostpreußen konzentrierten Kräfte. Kleiner Unterschied. Also man muss auch die Feinheiten der Übersetzung beachten. Deshalb habe ich in meiner Studie mich bemüht, eine wörtliche Übersetzung vorzunehmen, um den Inhalt der Pläne richtig deutlich zu machen, selbst wenn im Deutschen dadurch etwas unsauber klingende Sätze entstanden sein mögen. Aber ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob es konzentrierte Kräfte sind, dann ist die Konzentration nämlich abgeschlossen, die Kräfte sind da, oder die sich konzentrierenden. Der gleiche Inhalt wird gegeben durch die Aufgaben an die Luftstreitkräfte der Fronten, indem ihnen die Aufgaben gestellt wird in den preußischen Städten, ostpreußischen Städten und so weiter. Sie sind namentlich genannt, die Heranführung der Truppen zur Konzentration zu verhindern. Das heißt, die Wehrmacht rollte erst an. Es hat niemand angegriffen. Und warum sich die Truppen dort konzentrieren, das ist ja eigentlich unklar. Solange keine Panzerkräfte, keine Bombenfliegerkräfte und so weiter vorlagen. Der Beginn des Angriffes der Fronten der Roten Armee wurde nicht von der Abwehr eines deutschen Angriffes abhängig gemacht, sondern vom Zeitpunkt der Konzentration der eigenen Kräfte. Auch das ist doch bezeichnend. Wie überhaupt eine Verteidigungsoperation in keinem der Pläne geplant wurde. Ich meine, eine Verteidigungsoperation ist eine komplizierte Sache. Noch komplizierter ist der Übergang von einer Verteidigungsoperation zu einer Angriffsoperation. Ich würde als Beispiel dort Moskau vielleicht weniger, aber die Schlacht um Kursk, wo man es ausgezeichnet verstanden hat. Erst eine Verteidigungsoperation zu planen und den nachfolgenden Schlag, die Angriffsoperation zur Zerschlagung der deutschen Panzerkräfte zu planen. Dort ist das so gelaufen, hier nicht. Das ist ein reiner Offensivplan. Gegenangriffe, die die Aktivität des Gegners voraussetzen, wurden im Operationsplan zwar geplant, da könnte man sagen, na gut, die Gegenangriffe führt man gegen einen im Angriff befindlichen Gegner. Aber diese Gegenangriffe wurden nur für den Einsatz der Reserven des obersten Kommandos geplant. Die operative Dichte habe ich berechnet, das ist so eine Kenngröße. Bereits während des Bürgerkrieges wurde die Anzahl der Säbel und der Gewehre gezählt pro Kilometer. Später als taktische Größe die Anzahl der Panzer oder Gefechtsfahrzeuge im Durchbruchsstreifen. Und eine operative Größe ist die operative Dichte, die Anzahl der Divisionen, die Anzahl der Kilometer je Division. Hier ist eine operative Dichte von 3,1 bis 4,2 Kilometer je Division errechnet worden und das ist eindeutig die operative Dichte für einen Angriff. Die operative Dichte während der Weichsen-Oder-Operation betrug 0,9 Kilometer je Division, absolute Kräfteüberlegenheit der Roten Armee. Und während der Verteidigungsoperation, während der Operation, der Angriffsoperation in Moskau 8,9 Kilometer je Division. Das ist natürlich noch eine Angriffsdichte, aber angesichts des Kräftemangels während der Moskauer Schlacht. Die operative Dichte der Armeen, die die Grenze nach hinter Bessarabien, also Richtung Rumänien zu sichern hatten, betrug rund 50 bis 60. Ich habe das genau ausgerechnet, können Sie meiner Studie entnehmen. Das ist dann eine Verteidigungsdichte. Wie der Aufgabenstellung an die Westfront zu entnehmen ist, soll die über Ostpreußen hinausgehend bis zum Unterlauf der Weichsel vorgerückt werden. Ein Blick auf die Karte zeigt dabei, dass 50% des Territoriums, der gemäß dem Versailler Vertrag freien Stadt Danzig in Besitz genommen werden soll. Es wurde dort das schöne Wörtchen VED verwendet. VED heißt hinausgehen, weitergehen. Sie hatten also über die Weichsel hinausgehend ihren Angriff weiter vorzutragen. Das ist die Planung. Sie wurde, wie gesagt, nicht bestätigt. Der Angriff erfolgte nach dieser Planung. Das möchte ich jetzt beweisen. Der Aufmarsch der Schützentruppen im Sommer, also der Schützentruppen der Roten Armee im Sommer 1940. Durch die militärische Besetzung und Inbesitznahme Litauens empfiehl, wie bereits gesagt, die bisherige Pufferzone zwischen Litauen und Ostpreußen und beträchtliche Truppenkontingente der Roten Armee rückten im Juni 1940 in die unmittelbare Nähe der preußischen Grenze. In seinem Aufruf an die Soldaten der Ostfront spricht Hitler von 18 bis 20 Divisionen, wenn Sie das, was ich vorhin in dieser Erklärung genannt habe. Auch Molotow gesteht, dass 18 bis 20 Divisionen in Litauen eingeführt wurden. Aber wir hatten im gesamten Osten ja nur 15. Die Einführung dieser 18 bis 20 Divisionen der Roten Armee zur Durchführung des baltischen Feldzuges muss bereits als Teil der Westverschiebung gewertet werden. Hinzu kommt die Einverleibung der bewaffneten Kräfte Litauens, Lettlands und Estlands. Man hat ein Schützenkorps gebildet, allerdings pro Land nur aus zwei Schützendivisionen bestehend mit einer Gesamtstärke von 45.000 Soldaten. Bezeichnend ist der Termin, der für diese Umgestaltung und Umformierung gestellt wurde, der 20. September 1940. Sie sehen, es tat sich alles. Alles entwickelte sich in diesen Monaten. Wundern Sie sich, dass führende Kräfte der Wehrmacht feststellten, hier ist eine Bedrohung? Vorhanden, ich mich nicht. Die Westverschiebung der Truppen innerhalb der Militärbezirke. Auf der Grundlage der durch Stalin bestätigten Vorschläge vom 4. Juli zur Westverschiebung der Armeen und Korps erließ der Volkskommissar, wie bereits gesagt, seine Weisung vom 6. Juli. Alle 20 westwärts verlegten Divisionen des weißrussischen Militärbezirkes waren nahe der Kriegsstruktur aufgefüllt. Also man muss auch den Gedanken zerschlagen, sie waren nicht kriegsbereit. Die Kriegsstruktur einer Schützendivision waren 14.500 Mann. Alle Divisionen waren auf 12.000 Mann, damit kriegsnah aufgefüllt und somit kriegsbereit. Im Kiewer besonderen Militärbezirk verlief eine ähnliche Entwicklung. Allerdings verlegten dort nur 12 Divisionen nach vorn. Auch das ist vielleicht der Unterschied. 20 in den weißrussischen, 12 in den Kiewer Militärbezirk. Dass der Aufmarsch begann, wird durch diese Tabelle bewiesen. Es sind also nicht nur, das würde uns vielleicht gar nicht wundern, die Kräfte innerhalb des erweiterten Militärbezirks nach vorn verteilt. Das wäre vielleicht ein normaler militärischer Prozess gewesen. Sondern diese Tabelle beweist, dass allein vom Leningrader Militärbezirk 7 Schützendivisionen in den westlichen besonderen Militärbezirk umverteilt wurden. Selbst vom nordkaukasischen Militärbezirk 4 Schützendivisionen und so weiter, Moskauer, Scharkofer und so weiter und so fort. Das heißt insgesamt 20 Divisionen, die aus anderen Militärbezirken an die Grenze vorgezogen wurden. Begann dort der Aufmarsch der Roten Armee? Sie können gern mit mir streiten. Ich behaupte ja. Wie dargestellt, erfolgte somit bereits im Juli, August die Verstärkung der westlichen Grenzmilitärbezirke mit einer großen Anzahl von Divisionen. Und da der Volkskommissar für Verteidigung mit gleicher Mitteilung vom 4. Juli für die Monate Juli und August beim Volkskommissar für das Transportwesen um die Zuteilung von Transportraum eines gewaltigen Umfanges beantragte, er bestellte 120.000 Waggons für die Truppentransporte, davon 60.000 Plattenwagen, wird deutlich, dass es sich nicht um eine eventuelle Neudislozierung der Roten Armee, sondern um den beginnenden Aufmarsch der Roten Armee handelte. Die folgende Kartenskizze verdeutlicht nochmal grafisch die Westverschiebung von Verbänden der Roten Armee. Und es wird deutlich, dass, das sehen Sie auch anhand der Pfeile, sowohl Schützenkorps vom Moskauer Militärbezirk, vom Leningrader Militärbezirk und von anderen Militärbezirken nach vorn gezogen wurden. Und die runden Kreise, die bezeichnen die neuen Dislozierungsräume. In einer Meldung des Stellvertreters des Chefs des Generalstabes der Roten Armee, Smorodinow, an den Volkskommissar für Verteidigung, also an Timoschenko, vom 19. Juli 1940, wird der Zweck der Westverschiebung der Truppen eindeutig als Konzentration bezeichnet. Also es war nicht eine Westverschiebung im Interesse der militärischen Besetzung der neu eroberten Territorien, sondern eine Konzentration der Roten Armee. Ich habe es wörtlich übersetzt, er hat gemeldet, aus anderen Militärbezirken kamen an und beenden die Konzentration, 4 Divisionen und so weiter, jetzt kommt seine Aufzählung. Die Westverschiebung aus der Sicht des westlichen besonderen Militärbezirks. Der Militärbezirk hat seine Weisungen empfangen und hat natürlich gemeldet, wann wer angekommen ist. Was für uns besonders interessant ist, dass die Zeitpunkte genannt sind der Meldung des Oberkommandierenden des westlichen besonderen Militärbezirks. Sie sehen hier 27. Juli und die Anzahl der Militärzüge, die dort angekommen sind. Das heißt also, das war nicht eine leere Direktive, nicht ein leerer Plan, er wurde mit Leben erfüllt und wurde buchstabengetreu ausgeführt. Auch die Verteilung der Truppen nach den Richtungen. Es wurden die Truppen, die Armeen, die Schützenkorps genau dort konzentriert, wo es der Operationsplan vom 19. Juli vorsah. Interessant ist vielleicht auch die Verteilung der Truppen nach der Tiefe, der Entfernung zur Staatsgrenze. Sie sehen die Unterbringungsräume, die neuen Unterbringungsräume der Stäbe der Armeen und die Entfernung dieser Unterbringungsräume zur Staatsgrenze. Obwohl man aus diesen Entfernungen natürlich keineswegs bereits die Absicht nach Durchführung einer Defensive oder Offensive ableiten kann, hinterlässt doch die geringe Entfernung zur Demarkationslinie oder Staatsgrenze, also zu Ostpreußen und dem Generalgouvernement, angesichts einer Tiefe der neuen Militärbezirke von vielen hundert Kilometern bestimmte Überlegungen. Das ist nämlich die operative Tiefe der Lage der Stäbe der Armeen für die Durchführung einer Offensive, nicht für die Durchführung einer Defensive. Mit diesen Truppenverschiebungen Juli, August 40 wurde bereits im August 1940 die folgende Truppenverteilung in den Militärbezirken erreicht. Sie sehen 102 Divisionen. Sie sehen die Anzahl der Panzerdivisionen, der Mordschützendivisionen, der Schützendivisionen der Roten Armee und die Militärbezirke, denen sie zugeordnet wurden. Betrachten wir nochmals die Termine, die diesem Aufmarsch zugrunde lagen. Auch hier sind Termine genannt, nicht aus der Sicht des Militärbezirkes, der die Erfüllung der Termine hochmeldete, sondern der Abschluss der Konzentration, wie befohlen, 19. Juli, 1. August und eine ganze Reihe, ich will das mal gebrauchen hier, eine ganze Reihe weiterer Termine, die allesamt im August liegen. Wir dürfen wohl berechtigt davon ausgehen, dass der Aufmarsch, der aber dann nicht bis zu Ende durchgeführt wurde, im August abgeschlossen sein sollte. Das waren die Schützentruppen. Kommen wir zu den Panzertruppen. Die beginnende Konzentration der Panzertruppen gegen Ostpreußen wurde durch Formierung der neuen mechanisierten Korps direkt in den westlichen Grenzmilitärbezirken als Form einer gedeckten Westverschiebung durchgeführt. Also dort, wo ihr Einsatz geplant war. Dieses Vorgehen sicherte deren gedeckte Bereitstellung ohne zeitaufwendigen Aufmarsch und sparte in einer ohnehin angespannten Vorkriegssituation Transportraum. Ja. Sie sehen hier die neu gebildeten mechanisierten Korps der Roten Armee. Bereits zum 1. Oktober 1940 wurde der Abschluss deren Aufstellung gemeldet. Im mechanisierten Korps hatten sie zwei Panzerdivisionen, eine motorisierte Schützendivision. Und hier die Anzahl der Panzer, die zum 1. Oktober in diesem Korps vorhanden waren. Sie kennen sicherlich alle aus der Geschichte die Aufstellung der Panzerarmee und der Roten Armee im Verlauf des Deutsch-Sowjetischen Krieges. Eine Panzerarmee hatte 600 Panzer. Das war eine sehr schlagkräftige Vereinigung. Und die mechanisierten Korps hatten sogar noch mehr Panzer als die Panzerarmeen, die im Verlauf des Weltkrieges entstanden sind. Laut Ausrüstungsplan 888 Panzer je Korps. Hier sehen Sie die Konzentration der Panzertruppen der Roten Armee im Juli, August 1940. Sie sehen die Konzentration von vier mechanisierten Korps im Nordraum, gerichtet gegen Ostpreußen, und dort unten ist nur eine scheinbare Häufung entstanden, weil dieses Korps, das 9. mechanisierte Korps, das ich hier gestrichelt gezeichnet habe, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Das wurde erst auf Weisung Stalins am 5. Oktober oder mit Weisung vom 5. Oktober aufgestellt. Das heißt, wir hatten im Südraum 3, davon einen Korps gegen Bessarabien, in der Westrichtung 2 und dort oben 4. Der Aufmarsch der Luftstreitkräfte der Roten Armee. Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch der Aufmarsch der Fliegergeschwader der Roten Armee befohlen, und zwar mit 95 Geschwadern in den westlichen Grenzmilitärbezirken. Sie sehen hier die Verteilung der Luftstreitkräfte in den westlichen Grenzmilitärbezirken. Das entspricht bereits 53% aller Fliegertruppenteile der Roten Armee. Betrachten wir das Beispiel anhand des westlichen besonderen Militärbezirks. Das war die Dislozierung, die im Juli, August 1940 hergestellt wurde. Wobei ich sagen muss, der Aufmarsch der Fliegerkräfte ging natürlich langsamer als der der Landstreitkräfte, weil einfach nicht die notwendige Anzahl vorhandener Flugplätze vorhanden war. Aber Sie sehen hier etwa westlich Minsk verläuft die alte Grenze, die nach dem Polenfeldzug der Sowjetunion natürlich nach vorn geschoben wurde. Und hier sehen Sie die Armeefliegerkräfte, in der Regel gemischte Fliegerdivisionen, die Frontfliegerkräfte und die Fernbombenfliegerkräfte. Das heißt, es entstand eine durch die Staffelung der Fliegerkräfte allein nur im westlichen besonderen Militärbezirk eine ernsthafte Luftbedrohung Deutschlands. Kommen wir zur Ausbildung und Übungen, Kriegsspiele. Also Sie sehen, ich habe das versucht von allen Seiten zu betrachten. Ich will die Tabelle keineswegs kommentieren, aber wenn Sie die Themen der Regimentsausbildung eines Schützenregimentes durchlesen, merken Sie, es wurde der Angriff geübt. Und der Angriff wurde geübt unter den besonderen Bedingungen des Angriffs auf Ostpreußen. Das ist der Bericht über durchgeführte Ausbildungsmaßnahmen im Jahr 1940 durch das 132. Schützenregiment der 27. Schützendivision des westlichen besonderen Militärbezirks. Wie diese Inhalte allein der Ausbildung in einem Regiment belegen, wurde ein Angriff nicht erwartet, sonst hätte man die Verteidigung geübt. Das hat man nicht geübt. Zu den Studienfahrten und Rekognoszierungen. Durch den Generalstab der Roten Armee wurden bereits Mitte Juli für alle Stäbe der Grenzmilitärbezirke, insbesondere aber für die westwärts vorgeschobenen Truppen, befohlen, sich kurzfristig mit dem westlichen Kriegsschauplatz vertraut zu machen. So heißt es in einer Direktive vom 20. Juli 1940 an die Grenzmilitärbezirke, dass sie sich mit dem Gelände ihres Kriegsschauplatzes vertraut zu machen haben, dass sie insbesondere Rekognoszierung den hauptsächlichen Richtungen durchzuführen haben und so weiter. Der Moskauer Militärbezirk, der ja eine Armee in den westlichen Besonderen vorzuschieben hatte, die 13. erhielt eine Weisung, ich lese sie vor, in dieser Weisung heißt es, besondere Aufmerksamkeit ist auf das Studium Deutschlands und besonders Ostpreußens als Kriegsschauplatz, die Organisation seiner bewaffneten Kräfte, aber auch der taktischen und operativen Ansichten zu richten. Brauche ich nicht erläutern. Es gibt ein Schreiben von Ponomarenko, das war der erste Sekretär der Leitung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in Weißrussland an Stalin, wo er sich über die Handlung der Militärs beschwert. Und dort schreibt er, dass diese einseitig angriffsorientierte Durchführung der Rekognoszierungen ihm nicht gefallen hat. Und das tut er mit der Formulierung von Schlieffen, habe an der Grenze zu Frankreich die Eignung des Geländes nicht nur als Brückenkopf für den Angriff, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung rekognisiert. Er nimmt also Schlieffen Bezug. Schlieffen hätte das allseitig getan. Seine Kritik besagt aber, die Rekognisierung an der Grenze wurde nur unter dem Gesichtspunkt des Angriffes durchgeführt. Sehr interessant sind die Übungen. Ich verlese einfach mal eine im Oktober 40 durchgeführte Übung. Die Angriffsübung der Front mit Durchbruch durch eine stark befestigte Feldverteidigung. Sie wollten eine stark befestigte Feldverteidigung, wie sie an Ostpreußen nach Vorhandensein der erforderlichen Truppen aufgebaut gewesen wäre, einfach durchbrechen. Erste Etappe Durchbruch der Feldverteidigung. Zweite Etappe Einführung der kavalleriemechanisierten Gruppe in den Durchbruch. Dritte Etappe Entwicklung des Angriffs und Einkreisung des Gegners. Vierte Etappe, Entfaltung für den Angriff in eine neue Richtung. Kein Wort von einer Verteidigungsoperation. Ich lasse mich hier noch aus über die Generalstabsausbildung und so weiter. Wichtig scheint mir, das Kriegsspiel des westlichen besonderen Militärbezirks vom 21. bis 25. April 40. War also alles im Vorfeld des Sommers im Jahre 1940. Hier heißt es, zur Abwendung der Gefahr eines Flankenschlages von Seiten des östlichen befestigten Raumes, angenommen, in Klammern, angenommen, der Raum Wilna, welcher dem entsprechenden Ostpreußischen darstellen soll, wird die rechtsflankierende Armee und so weiter. Das heißt also, sie haben an ihren eigenen befestigten Räumen den Durchbruch durch die Verteidigung in Ostpreußen geübt. Das Ziel war Ostpreußen. Gestatten Sie mir, etwas zur Mobilmachung zu sagen. Ich will das nicht vorlesen, was ich hier ausgearbeitet habe. Sie sehen die zahlenmäßige Entwicklung der Roten Armee. Die waagerechte Linie ist die geplante Kriegsstärke nach Durchführung der Mobilmachung. Und Sie sehen, dass im Jahre 1937 die Rote Armee 1,2 Millionen Mann hatte. Wie sich das entwickelt, und Sie sehen immer dann, dass die Zahlen anwuchsen, wenn militärische Handlungen durchgeführt wurden. Hier zum Beispiel April 1940, am Ende des russisch-finnischen Krieges. Hier August 1940, der geplante Ostpreußenfeldzug. Hier der 22. Juni 1941 und hier die Truppenstärke, die Mannschaftsstärke am 1. Juli 1941. Das Ziel der Mobilmachung bestand darin, die Iststärke der Roten Armee unter Friedensbedingungen an die Sollstärke, an die Kriegssollstärke heranzuführen. Sie sehen selbst, dass hier noch 77% des Personalbestandes mobil zu machen gewesen wären, 1937. Eine Überraschung der Wehrmacht wäre nicht möglich gewesen. Das hätte die Weltöffentlichkeit festgestellt. Hier zuletzt im Juni 1941 waren es nur noch 35%. Das heißt, eine vertretbare Größe, die nicht unbedingt festgestellt werden musste. Hier sehen Sie die Entwicklung der Anzahl kriegsstarker bzw. im verstärkten Bestand befindlicher Divisionen der Wehrmacht. Auch hier ist interessant der polnische Feldzug, Anzahl kriegsstarker Divisionen 100. Der finnische Feldzug im März 1940, 117 Divisionen. Im Juli 1940 für den geplanten Ostpreußenfeldzug 113 Divisionen und im Juni 1941 150 kriegsstarke Divisionen. Es hatte sich eingebürgert, und das war schon eine Erfahrung des Zaren vor dem Ersten Weltkrieg, dass man eine gedeckte Vorkriegsperiode durchführen muss, wo man in Form der Einberufung zu Truppenübungen, Auffrischungslehrgängen und anderem die zahlenmäßige Stärke der Divisionen der Roten Armee auffüllen konnte. Genannt wurde das große Lehrübungen. Und in den internen Dokumenten der Roten Armee wurden die großen Lehrübungen als Teilmobilmachung bezeichnet. Die Dokumente weisen nach September 1938, Krise Deutschlands, eine Teilmobilmachung in Höhe von 328.000. Erstes Halbjahr 39, Kämpfe am Halschingol, also im Fernen Osten, 345.000. Polenfeldzug der Roten Armee, keine Zahlen bekannt gemacht worden. November 39, finnischer Feldzug, 650.000. Sommer 1940, 766.000. Und das ist die Teilmobilmachung im Sommer 1941. Jetzt sagen Sie mir, ja, das wusste ja die deutsche Seite alles nicht. Das stimmt nicht. Ich zitiere aus der Vorlage des damals Major oder Oberstleutnant von Losberg, Wehrmachtführungsstab. Er sagte, eine Mobilmachung nach deutschen Begriffen in der Form, dass aktive Divisionen aufgefüllt und Reservedivisionen aufgestellt werden, scheint es in dieser Form in Russland nicht zu geben. Das Kriegsheer dürfte in seinem Rahmen annähernd schon jetzt bestehen. Der Wehrmachtführung war das bekannt, Die Studie Losberg von Losberg ist vom 15. September 1940. Das kam alles nicht zur Ausführung. Und es sei mir gestattet, das hier noch kurz darzulegen. Die Ursachen der Nichtdurchführung des Ostpreußenfeldzuges. Diese durch den Generalstab der Roten Armee geplanten Handlungen zur Eroberung Ostpreußens kamen durch Stalin nicht zur Ausführung, weil der Sieg der Wehrmacht in Frankreich überraschend schnell errungen wurde, die unerwartet schnelle Kapitulation Frankreichs im Juni 40, letzte Kämpfe am 25. Juni, führte zur frühen Freistellung der starken Verbände des Heeres im Westen. Die Kampfverfahren Verbände des Heeres wären im Sommer 40 somit nicht mehr dauerhaft auf einem anderen Kriegsschauplatz gebunden gewesen. Ich erinnere an die Theorie Lenins. Man muss dann zuschlagen, wenn die Kräfte des Gegners verteilt sind. Damit trat die durch Stalin erwartete weitere Zersplitterung der Wehrmacht nicht ein. So sah es auch von Losberg. Er schrieb dazu, dass der Russe sich eine Offensive großen Stils, etwa gegen Ostpreußen und das nördliche Generalgouvernement, zutraut, solange die Masse des deutschen Heeres nicht auf lange Sicht an einer anderen Front gebunden ist, ist unwahrscheinlich. In der Tat. Und das wird als Unverständnis des Wehrmachtführungsstabes gegenüber den zu erwartenden Handlungen der Roten Armee gewertet. Aber dass er diese Vermutung ausgesprochen hat, beweist, dass diese Gefahr erkannt wurde durch von Losberg und damit dem Wehrmachtführungsstab bekannt wurde. Weiterer Grund. Die Rote Armee im Sommer 1940 auf die militärische Auseinandersetzung mit der gesamten intakten und frei verfügbaren Wehrmacht in einer solchen Größenordnung, da die Wehrmacht ja nicht dauerhaft auf einem anderen Kriegsschauplatz gebunden war, strukturell, rüstungstechnisch, personell und mobilmachungstechnisch noch nicht vorbereitet war. Ich habe in meinem Buch habe ich eine Tabelle, wo ich die 173 Divisionen der Wehrmacht diesen Zeitpunktes, den 176 Divisionen der Roten Armee auch zu diesem Zeitpunkt gegenüberstelle. Damit kann man keine Offensive führen. Und die Wehrmacht war ja nicht mehr im Westen gebunden. Ja, und weil der am 27. September 1940 abgeschlossene Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutschland, Italien, Japan für die UdSSR eventuell den befürchteten Zwei- oder Mehrfrontenkrieg bedeutet haben könnte. Es wurde also eine Überarbeitung des Operationsplans erforderlich und die explosive Vergrößerung des Bestandes der Roten Armee, das geschah ab 12. Februar 1941. Der Entwurf dieser Aufklärungsinformation ist eine Anlage zur Aufklärungsinformation der Fremden Heere Ost. Auch wenn nicht alles stimmt, muss ich sagen, stammt vom 24. Juli 1940, lag dem Oberkommando der Wehrmacht vor. Und hier ist eindeutig die Kräftekonzentration entlang der Demarkationslinie erkannt worden. Wurde das als Bedrohung durch den Wehrmachtsführungsstab gewertet? Da kann Halder in seinem Kriegstagebuch noch so oft schreiben, dass der Aufmarsch defensiv war. Die Bilder, was die fremden Heere Ost festgestellt haben, beweist eindeutig das Gegenteil. Ich glaube, wir werden auch, ich will niemanden der Lüge unterstellen, aber der Zeit entsprechend wurden bestimmte Kriegstagebücher ganz einfach so formuliert, dass man die ganze Schuld Hitler zuschieben kann und man selbst als weißer Uhu dort rauskam. Die Schlussgedanken spare ich mir, sie gehen in die gleiche Richtung wie hier schon ausgesprochen. Bitte schauen Sie nochmal dieses Dia an. Ich sage Ihnen, das ist nicht auf Wunschdenken entstanden, sondern mit außerordentlicher Akribie auf der Grundlage von echten Dokumenten erarbeitet worden. Und dort sehen Sie die roten Säulen, das ist der Aufmarsch der Roten Armee. Und dann sehen Sie die blauen, die vergleichsweise niedrigen der Wehrmacht. Wer bedrohte wen? Wer reagierte? Und wer trieb die Geschichte voran? Sie sehen hier den 22. Juni auch dargestellt. Sie sehen dort vorn August, September die 102 Divisionen der Roten Armee im Vergleich zu den 15 der Wehrmacht, die dann auf 30 erhöht wurden. Aber diese 30 blieben bis zum 12. Februar 1941, als der Aufmarsch begann. Selbst hier ist man in der Geschichtsschreibung ein bisschen voreilig, indem man sagt, es wurden zwei Panzerdivisionen von der Westfront zurückgelegt in den Raum Wien. Den Raum Wien benannte man als Ostmark und die Rückverlegung der Panzerdivisionen dorthin in ihre Heimatstandorte wertete man als Aufmarsch gegen die Sowjetunion. Das ist einfach, es wird so vieles entstellt und verdreht. Ich habe Ihnen Ausschnitte aus meiner Studie gebracht. Die Studie ist natürlich sehr viel umfangreicher. Und Hauptteil ist auch nicht nur das Jahr 1940, sondern auch die detaillierte Schilderung des Verlaufes des Aufmarsches 1941. Sollten Sie sie besitzen, wünsche ich viel Vergnügen mit dieser Studie. Danke.